Rudolf von Gottschall, geboren 1823. Während die Aristokratie in die Literatur die gefälligen Formen des Salons übertrug, brachte das Judentum in dieselbe seinen zersetzenden Witz und Schachersinn und seinen heißblütigen Emanzipationsdrang. Zur Zeit der Julirevolution, der heisischen Reisebilder, der börnischen Theaterkritiken und politischen Mahn- und Drohschriften, der saphirschen Humoresken kulminierte sein Gestirn in unserer Literatur, doch es war vorzugsweise die schneidende Demantschärfe, der funkelnde Demantglanz dieser Begabungen, die Aufsehen erregten. Das künstlerische Organisationstalent fehlt allen diesen Autoren. Sie schufen kein Drama, keinen Roman, kein objektives Werk von innerem Zusammenhange, nur Aufsätze, Fragmente, Skizzen. Die Feuilletons der großen Zeitungen in den Hauptstädten sind fast ganz in den Händen der Juden, eine dem deutschen Idealismus feindliche Richtung, sowie der Zusammenhalt des semitischen Schriftstellertums ist hier unverkennbar. Aus Nationalliteratur, 6. Auflage, Breslau, 1891. Franz von Liszt, geboren 1851. Die Juden stehen uns nach ihrer eigenen Ausführung als Angehörige einer fremden, wesentlich kosmopolitisch angehauchten Nation gegenüber. Damit ist, glaube ich, der unwiderrufliche Beweis geliefert, dass wir durch die Pflicht der Selbsterhaltung gezwungen sind, bei der Wahl jener Männer, denen wir den Schutz und die Pflege unserer höchsten nationalen Interessen anvertrauen, das jüdische Element in den Hintergrund zu drängen. Pastor von Bodelschwing, geboren 1831. Als die Hetze gegen Stöcker begann, hatte ich dem Kronprinzen Friedrich in einem sehr ausführlichen Schreiben dargelegt, dass wenn die Fahne sinkt, die Stöcker erhoben hat zum Heile unseres deutschen Volkes gegen seine allgefährlichsten Feinde, auch die Stunde gekommen sei, wo der Hohenzollernthron falle. Der Kronprinz hat nachträglich mit mir über diesen Brief gesprochen und nicht mit einem einzigen leisen Worte zu verstehen gegeben, dass er diese meine Ansicht für unrichtig halte. Ich weiß gewiss, dass das edle Herz voll und ganz diese tiefe Gemeinheit verabscheut, die unter dem Namen Semitismus zusammengefasst ist. Kreuzzeitung, 18. Oktober 1892. Dr. Friedrich Paulsen, Professor der Philosophie, Berlin. Die den Juden abgeneigte Stimmung hat ihre Wurzel in der instinktiven Empfindung, dass der Jude seine Zukunft, die Zukunft seiner Familie, nicht ebenso unlöslich mit der Zukunft des Staates und Volkes, unter dem er lebt, verknüpft sieht, als es die anderen Staatsbürger tun. Würde Ungarn heute russisch, so würde sich der bisher ungarische Jude bald darin finden, nun ein russischer Jude zu sein, oder er würde die ungarische Erde von den Füßen schütteln und nach Wien oder Berlin oder Paris ziehen und bis auf Weiteres ein österreichischer, deutscher oder französischer Jude sein. Überall fände er Volks- und Religionsgenossen, oft auch Verwandte, die ihm das Einleben in die neuen Verhältnisse leicht machten. Diese Beweglichkeit und Internationalität des Judentums, die sie nicht so feste Wurzeln in einem Land schlagen lässt, dass sie mit ihm auf Leben und Tod verbunden sind, dürfte die tiefste Ursache des instinktiven Misstrauens der nationalisierten und ansässigen Bevölkerung gegen sie sein. Seite 491. Die jüdische Religion ist nicht eine Konfession wie die anderen, das Bekenntnis zu ihr ist nicht bloß ein Bekenntnis zu einem religiösen Glauben, sondern zugleich und wesentlich Bekenntnis zur Nationalität. Die Absonderung von Völkern, den Heiden, war von jeher der alles durchdringende Mittelpunkt in der jüdischen Religion. Seite 492. Dass ein Volk, welches vor 100 Jahren noch überall als Fremdes angesehen wurde und sich fühlte, heute die Geschäfte aller Welt besorgt und die öffentliche Meinung macht, die gelehrten Schulen und Universitäten füllt, ist in der Tat ein Vorgang, der zu abnormen Zuständen führt. Seite 493. Zu fordern wird allerdings sein, dass wer als Gleichberechtigter angesehen werden will, sich auch ganz auf den Boden des Gemeinschaftslebens stellt, wer von Religionswegen verhindert ist, mit anderen zu Tische zu sitzen oder in der Schule an Sonnabend die Feder anzurühren, der schließt sich selber aus und ist töricht unter dem Titel der Toleranz solche anmaßliche Abschließung gelten zu lassen. Und dass eine Religion, zu deren Wesen eine bestimmte Verstümmelung des Körpers oder eine besondere Form der Tötung der Schlachttiere gehört, Gleichstellung mit der Religion zivilisierter Völker beansprucht und durchsetzt, ist auch eine seltsame Tatsache. Wer durch solche Dinge sich selber außerhalb stellt, der darf sich nicht beklagen, wenn er draußen bleibt. System der Ethik, dritte Auflage, Berlin 1894. Houston Stuart Chamberlain, geboren 1855. Es ist nicht die Agitation einzelner Schwärmer, welche die Rassefrage brennend gemacht hat, sondern es sind die tatsächlichen Vorgänge der letzten 100 Jahre. Einerseits die nahe Berührung, in die wir Europäer und Europäersprösslinge jetzt mit fast allen Menschen der Welt, welchen Schlages sie auch seien, geraten sind. Andererseits der enorme Einfluss, den in kurzer Zeit das kleine internationale Volk der Juden auf unsere europäische Kultur gewonnen hat. Ein Volk, dessen Religion auf den einen Satz zurückgeführt werden kann: Reinheit der Rasse, Solidarität des Blutes, Isolierung. Und das dank diesem Gesetz seit 2500 Jahren allen Schicksalsstürmen trotzt. Man sehe doch, mit welcher Meisterschaft die Juden das Gesetz des Blutes zur Ausbreitung ihrer Herrschaft benutzen. Der Hauptstock bleibt fleckenlos, kein Tropfen fremden Blutes dringt hinein, heißt es doch in der Tora, kein Bastard soll in die Gemeinde Jahwes kommen, auch nicht nach 10 Generationen. Inzwischen werden aber tausende von Seitenzweiglinien abgeschnitten und zur Infizierung der Indoeuropäer mit jüdischem Blut benutzt. Ginge das ein paar Jahrhunderte fort, es gäbe dann in Europa nur noch ein einziges rassenreines Volk, das der Juden, alles übrige wäre eine Herde pseudo-hebräischer Mestizen, und zwar ein unzweifelhaft physisch, geistig und moralisch degeneriertes Volk. Denn selbst der große Judenfreund Ernest Renan sagt: Ich geschehe aufrichtig, dass die semitische Rasse verglichen mit der indoeuropäischen wirklich einen minderwertigen Typus der Menschheit darstellt. Und in einem seiner besten Schriften sagt derselbe Gelehrte: Die grauenhafte Einförmigkeit des semitischen Geistes schnürt das menschliche Gehirn zusammen, verschließt es vor jeder zarteren Gedankenfassung, vor jeder feineren Empfindung, vor jeder rationellen Fragestellung, um es der einen ewigen Tautologie gegenüberzustellen: Gott ist Gott. Mag der Jude auf allen Gebieten mit uns wetteifern, wer will, wer kann ihm das wehren? In uns selber muss die Umkehr stattfinden. Das ist es in der innersten Seele, wo wir das Joch tragen, und es lastet auf unserem Leben, weil es ein Fremdes ist. Etwas, was wir uns nie wirklich aneignen können, mögen wir auch noch so inbrünstig das Haupt davor zur Erde beugen und den Leib kasteien und das Herz quälen, denn es widerspricht dem Genie aller Völker aus der indogermanischen Gemeinschaft und bringt fortwährend unsere Religion mit unserer Weltanschauung in unlösbare Konflikte. Gelänge es aus unserem religiösen Leben, den semitischen Einschlag zu entfernen, wir wären Neugeborene. Und im selben Augenblicke würde der Jude für uns in die richtige Perspektive rücken, wo es uns leicht werden würde, ihn zugleich gerecht und mild zu beurteilen. Diese Idee des einen Weltgottes drang niemals ein in das Judentum, denn heute noch wie vor 3000 Jahren ist Jahwe nicht der Gott des kosmischen Weltalls, sondern der Gott der Juden. Er hat nur die übrigen Götter umgebracht, vertilgt, wie er auch die übrigen Völker noch vertilgen wird, mit Ausnahme derer, die den Juden als Sklaven dienen sollen. Seite 40 und folgende. Wenn der jüdische Einfluss auf geistigen und kulturellen Gebiet in Europa die Oberhand gewönne, so wären wir um ein weiteres Beispiel negativer, zerstörender Wirkung reicher. Seite 458. Nicht aber der Jude allein, sondern alles, was vom jüdischen Geist ausgeht, ist ein Stoff, welcher das Beste in uns zernagt und zersetzt. Und so tadelte denn Kant mit Recht an den christlichen Kirchen, dass sie zuerst alle Menschen zu Juden umwandeln, indem sie die Bedeutung Jesu Christi darein setzen, dass er der historisch erwartete jüdische Messias gewesen sei. Würde uns das Judentum nicht auf diese Weise innerlich eingeimpft, Die Juden von Fleisch und Blut würden eine weit geringere Gefahr für unsere Kultur bedeuten. Seite 935, Grundlagen des 19. Jahrhunderts, München 1899. Denn dass diese bis vor wenigen Jahren, ja heute noch meistens semitisch genannte Kultur, keine semitische, sondern im Gegenteil eine Beute der Semiten war, ist heute mit absoluter Sicherheit festgestellt. Jene großen, grundlegenden Leistungen in der mythischen Darstellung der Natur, in der Astronomie, der Zahlenlehre, den Einteilungen des Jahres, der Monde, der Tage, der Stunden, in der Aufstellung rechtlicher Grundbegriffe und so weiter, Leistungen, die noch heute einen Bestandteil unseres täglichen Lebens bilden, sind das Werk eines Volkes, welches aus den aus Arabien ununterbrochen hineinströmenden semitischen Wellen, später aber außerdem vom Westen her von jenen wiederum ganz anderen Menschenstamm der Syrer, überschwemmt wurde, so dass es völlig verschwand, lautlos, ausgelöscht, ausgewischt, als wäre es nie gewesen. Von einem Kampfe erfährt man wenigstens bisher nichts, sondern diese Sumerer scheinen aus der Weltgeschichte in ähnlicher Weise verschwunden zu sein, wie das Volk der Römer spurlos verschwand, als es seine Tore denselben oder ähnlichen syrosemitischen Elementen geöffnet hatte, und wie wir Germanen schon halb verschwunden sind und morgen ganz verschwinden werden, wenn wir nicht endlich die Bedeutung der Rasse für unsere Kultur erkennen. Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 1904, Seite 51.